Krieg und Frieden von Lev Tolstoi. Episode 13. Als Pierre Besuchow am 4. März 1806 nach seinem Duell mit Dolochow in der Nacht nach Hause kam, ging er nicht ins Schlafzimmer, sondern blieb in dem riesigen Raum, der schon seinem Vater als Arbeitszimmer gedient hatte und in welchem der alte Graf Besuchow auch gestorben war. Pierre hatte seine Frau in der letzten Zeit nur selten unter vier Augen gesprochen. Sowohl in Petersburg als auch in Moskau war ihr Haus unausgesetzt voll von Gästen. Er legte sich auf den Divan und wollte einschlafen, um alles zu vergessen, was ihm widerfahren war. Aber er fand keinen Schlaf. Ein Sturm von Gefühlen, Gedanken und Erinnerungen stand plötzlich in seiner Seele auf. Bald stand Elaine vor ihm, mit entblößten Schultern und ihrem trägen und zugleich leidenschaftlichen Blick. Und schon sah er neben ihr Dolochows schönes, freches, männlich sicheres und spöttisches Gesicht, wie er es beim Dinner im englischen Club gesehen hatte. Und dann dieses selbe Gesicht, bleich, zuckend und schmerzverzerrt, wie es in jenem Augenblick gewesen war, als Dolochow in den Schnee sank. Was ist denn eigentlich gewesen? Ich habe den Liebhaber meiner Frau über den Haufen geschossen. Und warum? Wie kam ich dazu? Sie ist an allem schuld. Ja, sie allein ist an allem schuld. Warum habe ich mich mit ihr verbunden? Das ist meine Schuld. Und dafür muss ich nun büßen. Und wie oft bin ich stolz auf sie gewesen. Stolz auf ihre majestätische Schönheit. Stolz auf die Art, mit der sie ganz Petersburg in meinem Hause empfing. Und jetzt sehe ich, was das alles in Wirklichkeit war, worauf ich so stolz gewesen bin. Meine Liebe zu ihr war eine Lüge. Ich habe doch gefühlt, dass es nicht das Richtige war. Dass es eine Lüge war. Und mitten in der Nacht rief er seinen Kammerdiener und befahl ihm zu packen. Er fahre nach Petersburg. Gleich am nächsten Morgen wollte er abreisen und ihr einen Brief hinterlassen. In diesem Brief wollte er ihr erklären, er beabsichtige, sich von ihr für immer zu trennen. Als der Diener am Morgen mit dem Kaffee ins Arbeitszimmer kam, lag Pierre schlafend auf dem Divan, ein aufgeschlagenes Buch in der Hand. Der Kaffee, euer Durchlaucht. Ja, danke. Die Frau Gräfin haben fragen lassen, ob euer Durchlaucht zu Hause sind. Dummkopf, lass uns allein. Was soll das wieder heißen? Ich möchte Sie fragen, was Sie da wieder angestellt haben. Ich? Und wieso wieder? Sie haben sich ja plötzlich als ein Held entpuppt. Antworten Sie mir. Was war das für ein Duell gestern? Was hat das zu bedeuten? Ich möchte, dass Sie mir darüber Auskunft geben. Also? Pierre sah sie schüchtern durch seine Brillengläser an und versuchte darauf, wie ein von Hunden umstellter Hase, der im Angesicht seiner Feinde mit zurückgelegten Ohren auf seinem Lager liegen bleibt, seine Lektüre fortzusetzen. Haben Sie die Sprache verloren? Aber wenn ich keine Antwort bekomme, so will ich es Ihnen selbst sagen. Sie glauben ja alles, was man Ihnen sagt. Da hat man Ihnen also gesagt... Dolochow sei mein Geliebter. Und Sie haben es natürlich geglaubt. Na, und jetzt dies Duell. Glauben Sie denn, Sie haben damit etwas anderes bewiesen, als dass Sie ein Narr sind? Que vous êtes un sot. Das wusste ja sowieso jeder. Und was soll jetzt dabei herauskommen? Doch nichts anderes, als dass ich für ganz Moskau zum Gespött werde und jeder Mensch sagen wird, Sie hätten in Ihrer sinnlosen Besoffenheit einen Menschen gefordert, auf den Sie ohne jeden Grund eifersüchtig waren. Und der in jeder Beziehung hoch über Ihnen steht. Ich möchte mich dazu jetzt nicht äußern. Und wie kamen Sie darauf zu glauben, er sei mein Geliebter? Hä? Vielleicht, weil ich gern mit ihm zusammen bin. Wenn Sie klüger und sympathischer wären, würde ich eben lieber mit Ihnen zusammen sein. Sprechen Sie nicht weiter. Ich bitte Sie. Warum soll ich nicht sprechen? Ich lasse mir nicht den Mund verbieten. Ich sage ganz ungeniert, man wird selten eine Frau finden, die so einen Mann hat, wie Sie es sind, und sich dabei keinen Liebhaber zulegt. Aber ich habe es nicht getan. Es ist wohl am besten, wenn wir uns trennen. Wie Sie wollen. Aber nur unter der Bedingung, dass Sie mich materiell sicherstellen. Trennen. Sie glauben wohl, Sie können mich damit schrecken. Ich schlage dich tot. Hinaus! Ah! Hinaus! Eine Woche später stellte Pierre seiner Frau eine Vollmacht auf die Nutznießung aller seiner großrussischen Güter aus, welche die größere Hälfte seines Vermögens bildeten, und reiste allein nach Petersburg ab. Was ist gut? Was muss man lieben und was muss man hassen? Ich habe auf Dorochow geschossen, weil ich mich für beleidigt hielt. Und Ludwig der 16. ist eben deswegen hingerichtet worden, weil man ihn für einen Verbrecher hielt. Und ein Jahr später wurden wieder diejenigen umgebracht, die ihn hingerichtet hatten. Und wieder fand sich irgendein Grund dafür. Ja, was ist gut? Was ist schlecht? Und was ist das für eine Kraft, die alles regiert? Jetzt, während des Alleinseins auf der Reise, hatten diese Fragen mit Gewalt von ihm Besitz ergriffen. Aber er konnte sie nicht lösen und musste sie sich dennoch immer wieder vorlegen. Es war, als sei in seinem Kopf die eine, die allerwichtigste Schraube, die, an der sein ganzes Leben hing, überdreht worden. Diese Schraube ging nicht tiefer hinein, sie ging aber auch nicht mehr heraus, sondern drehte sich, ins Leere greifend, immer in der gleichen Windung herum. Und dennoch konnte er nicht aufhören, sie immer wieder und wieder zu drehen. Nichts steht fest. Nichts ist folgerecht zu Ende gedacht worden. Nichts können wir wissen, außer dem einen, dass wir eben nichts wissen. Das ist nun der Gipfel aller menschlichen Weisheit. Wie sinnlos. Auf der Poststation Tarjok gab es keine frischen Pferde und Pierre musste warten. Händler boten ihm ihre Waren an, aber er begriff nicht, was sie von ihm wollten. Geistesabwesend sah er zu, wie sein Diener ein Lager für ihn herrichtete, sich am Samowar zu schaffen machte und wie ein neuer Reisender in die Stube trat, ein älterer, untersetzter Mann, der, kaum dass er Pierre bemerkt hatte, ihn interessiert und scharf musterte. An der runzligen Hand trug er einen großen gusseisernen Ring mit einem Totenkopf. Dieser Reisende war der bekannte Petersburger Freimaurer Josef Alexejewitsch Bastejew. Wenn ich nicht irre, habe ich das Vergnügen, mit dem Grafen Besuchow zu sprechen. Bitte? Ich habe von Ihnen gehört, mein Herr, und von dem Unglück, das Sie getroffen hat. Sie sind unglücklich, mein Herr. Ich möchte Ihnen gern helfen, soweit es in meinen Kräften steht. Wenn Ihnen allerdings dieses Gespräch mit mir aus irgendwelchen Gründen unangenehm ist, so sagen Sie es. Aber nein, ganz und gar nicht. Ich freue mich sehr, mit Ihnen bekannt zu werden. Gestatten Sie mir eine Frage. Dieser Ring an Ihrem Finger, sind Sie Freimaurer? Ja, ich gehöre der Bruderschaft der Maurer an. Und in meinem Namen, wie in dem der Bruderschaft, reiche ich Ihnen die Hand, mein Herr. Ich fürchte nur, ich bin sehr weit entfernt. Wie soll ich mich ausdrücken? Ich fürchte, meine ganze Weltanschauung ist Ihrer sehr entgegengesetzt. Wir werden einander nicht verstehen. Diese Weltanschauung, Sie halten sie für das Ergebnis Ihrer Gedankenarbeit, nicht wahr? Dabei ist sie doch weiter nichts als die Frucht von Hochmut, Trägheit und Unwissenheit, wie bei den meisten Menschen. Ihre Weltanschauung, mein Herr, ist eine traurige Verirrung. Aber ebenso könnte ich annehmen, dass Sie mit Ihrer Weltanschauung einer Verirrung anheimgefallen seien. Ich werde nie zu behaupten wagen, ich sei im Besitz der Wahrheit, Niemand kann allein und auf sich selbst gestellt zur Wahrheit gelangen. Jener Tempel, der eine würdige Stätte des großen Gottes sein soll, kann nur Stein für Stein und in gemeinsamer Arbeit aller von ungezählten Generationen, von unserem Urvater Adam bis auf unsere Zeit, errichtet werden. Ich muss Ihnen sagen, ich glaube nicht. Ich glaube nicht an Gott. Weil Sie ihn nicht kennen, mein Herr. Sie kennen ihn nicht. Und darum sind Sie unglücklich. Ja. Ja, ich bin unglücklich. Sie kennen ihn nicht. Und doch ist er hier. Wenn er nicht wäre, wie könnte ich dann mit Ihnen von ihm sprechen? Man begreift ihn nicht verstandesmäßig, sondern nur durch das Leben. Ich verstehe nicht, wieso der menschliche Verstand nicht zu der Erkenntnis gelangen kann, von der Sie sprechen. Die höchste Weisheit gründet sich nicht auf den Verstand allein, nicht auf die weltlichen Wissenschaften, die Physik, die Geschichte, die Chemie und so weiter. Die höchste Weisheit ist nur eine. Sie ist unteilbar. Sie kennt nur ein Wissen. Wer es in sich aufnehmen will, der muss zuvor seinen inneren Menschen läutern und erneuern. Und darum muss man erst glauben und nach innerer Vollkommenheit streben, bevor man versuchen darf, einen Zugang zu diesem Wissen zu finden. Und damit wir dieses Ziel erreichen, ist uns ein göttliches Licht in die Seele gelegt worden, nämlich das Gewissen. Das Gewissen. Ja, Sie haben recht. Betrachte deinen inneren Menschen mit den Augen des Geistes und frage dich selbst, ob du mit dir zufrieden bist. Du hast dich nur von deinem Verstande leiten lassen. Aber was hast du damit erreicht? Sie sind jung, sie sind reich, sie sind klug und gebildet, mein Herr. Was haben Sie aus all diesen Ihnen verliehenen Gütern gemacht? Sind Sie mit sich und Ihrem Leben zufrieden? Nein, ich hasse mein Leben. Wenn du es hassest, so ändere es. Läutere dich selbst. Und in dem Maß, wie deine Läuterung fortschreitet, wird auch deine Erkenntnis fortschreiten. In wilden Orgien und Ausschweifungen haben Sie Ihr Leben verbracht. Ihnen ist Reichtum zuteil geworden. Und was für einen Gebrauch haben Sie von diesem Reichtum gemacht? Haben Sie je einen Gedanken an die Zehntausende Ihrer Knechte gewandt? Sie haben sich Ihrer Arbeitskraft nur bedient, um ein ausschweifendes Leben zu führen. Und einer wie Sie sagt dann natürlich, er kenne Gott nicht und hasse sein Leben. Hey, Mitya! Gibt es jetzt Pferde? Eben sind Pferde gekommen. Aber wollen Sie nicht noch etwas ausruhen? Nein, lass anspannen. Wohin belieben Sie zu reisen, mein Herr? Ich fahre nach Petersburg. Ich danke Ihnen. Ja, es ist mein innigster Wunsch, so zu sein, wie Sie es von mir wollen. Aber ich habe bisher noch nie jemanden gefunden, der mir dabei geholfen hätte. Natürlich ist das vor allem meine Schuld. Helfen Sie mir. Zeigen Sie mir den Weg, den ich gehen soll. Wirklich helfen kann nur Gott. Aber soweit ein Beistand für Sie in den Kräften unseres Ordens steht, wird er es daran nicht fehlen lassen. Und erlauben Sie mir, Ihnen noch einen Rat zu geben. Wenn Sie in Petersburg sind, so widmen Sie die erste Zeit der Einsamkeit und der Betrachtung Ihrer selbst. Und betreten Sie nicht wieder Ihren alten Lebensweg. Endlich hatte Pierre einen inneren Halt gefunden. Mit der ganzen Begeisterung des Erweckten malte er sich die glückliche, untadelige, tugendhafte Zukunft aus, die ihm so leicht dünkte. Es wollte ihm jetzt scheinen, als sei er nur deswegen so lasterhaft gewesen, weil er zufällig vergessen hatte, wie schön es ist, tugendhaft zu sein. In seiner Seele war nicht die Spur von seinen früheren Zweifeln zurückgeblieben. Er glaubte fest an die Möglichkeit einer brüderlichen Gemeinschaft von Menschen, die sich zusammengeschlossen hatten, um einander auf dem Wege der Tugend zu stützen. Und als eine solche brüderliche Gemeinschaft erschien ihm die Freimaurerei. Um diese Zeit, der zweite russische Feldzug gegen Napoleon hatte begonnen, sprach man in den Petersburger Salons mit wachsender Erbitterung von dem Korsen, hoffte auf ein neues Bündnis mit Österreich, orakelte über die militärische Kraft Preußens, bis die Kunde von der furchtbaren Niederlage bei Jena und Auerstedt 1806 allen Glauben zerschmetterte, irgendjemand könne Napoleons verheerender Kriegswalze Einhalt gebieten. Wieder einmal lag die Zukunft unklar und unheilschwanger über dem Reich des Zaren Alexander. Graf Pierre Besuchow aber, der sich vor Jahr und Tag noch in glühende politische Dispute gestürzt hatte, saß einsam in seinem Petersburger Haus, versunken in die Lektüre seltsamer, geheimnisvoller Bücher, die ihm Unbekannte geschickt hatten, und erwartete die Aufnahme in die Loge der Freimaurer. Meine Verehrung. Ach, Graf Wilarski, was führt Sie zu mir? Ein Auftrag und ein Vorschlag, Graf. Eine Persönlichkeit, die in unserer Bruderschaft eine hohe Stellung einnimmt, hat sich dafür verwandt, dass sie vor Ablauf der üblichen Wartezeit in unsere Bruderschaft aufgenommen werden sollen. Diese Persönlichkeit hat mir den Vorschlag gemacht, die Bürgschaft für sie zu übernehmen. Ich halte es für eine heilige Pflicht, den Wunsch dieser Persönlichkeit zu erfüllen. Wollen Sie also unter meiner Bürgschaft in die Bruderschaft der Freimaurer eintreten? Ja, ich will. Noch eine Frage, Graf, die ich Sie in aller Aufrichtigkeit zu beantworten bitte. Nicht als angehender Freimaurer, sondern einfach als Ehrenmann, als Galantom. Haben Sie sich von Ihren früheren Anschauungen losgesagt? Glauben Sie an Gott? Ja, ich glaube an Gott. In diesem Falle können wir sofort zur Aufnahme übergehen. Mein Wagen steht Ihnen zur Verfügung. Noch etwas, Graf, was Ihnen auch in der nächsten Stunde widerfahren mag. Sie müssen alles männlich ertragen, wenn Sie wirklich entschlossen sind, unserer Bruderschaft beizutreten. Was soll ich tun? Man wird Ihnen die Augen verbinden, Fragen an Sie stellen. Antworten Sie immer mit der lauteren Wahrheit. Haben Sie keine Furcht und nehmen Sie die Binde nicht eher von den Augen, bis Sie drei laute Schläge an eine Tür hören. Darf ich Sie anbitten, mir zu folgen? Krieg und Frieden von Lew Tolstoi, Episode 13. Mit Hans-Peter Minetti als Pierre Besuchow, Eva-Maria Barth als Hélène Besuchowa, Fred Düren als Andrei Bolkonski, Waltraud Kramm als Maria Bolkonskaja, Wolfgang Brunecker als Fürst Vassili, Ingeborg Metschinski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler und vielen anderen. Regie Werner Grunow. Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.